Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Audio News des Detective Conan Wikis. Wir vom Team der Audio News versuchen, Detective Conan Informationen audiovisuell zu übermitteln. Ihr könnt euch die von uns gesammelten Informationen dann in einem Podcast anhören, den wir für euch erstellen. Wie gesagt, das ist unser erster Podcast. Ihr könnt uns gerne Anregungen, Kritik und Lob ins Forum schreiben. Ja, ich bin Philipp, 16 Jahre alt, komme aus Schleswig-Holstein, wo genau der interessiert sicherlich keinen oder kennt sicherlich keiner. Ich bin Administrator des Wikis und ein besonders großer Fan der aktuellen Detective-Handlung, kenne aber auch alle anderen Handlungen der Serie, außer die Filler-Episoden und die Kinofilme. Ja, ich bin der Christian, bin 17 Jahre alt, bin auch Mitglied im Wiki und ja, ich schaue die aktuellen Animes und lese die aktuellen Bänder. Hallo, ich bin Michaela, auch Mitglied des Wikis, komme aus Nordrhein-Westfalen und lese ziemlich viele Detective Conan Bände. Ja, ich bin die Ramona, bin 15 und komme aus Bayern und ich habe bisher alle Anime-Folgen gesehen und eigentlich auch ziemlich viel gelesen. Okay, damit kommen wir dann zu unserem ersten Thema heute. Das ist der 14. Kinofilm, der dieses Jahr noch in Japan erscheinen wird. Und da weiß Christian ziemlich gut Bescheid, denke ich mal. Okay, dann fangen wir an. Der 14. Film kommt am 17. April in die japanischen Kinos. Wir dürfen ja noch auf den 13. Film warten, aber in Japan haben sie eben das Glück, dass sie dieses Jahr schon den 14. Film vor die Augen bekommen. Der Titel lautet Das verlorene Schiff im Himmel. Der Titel selbst klingt eigentlich noch nicht so interessant, aber man weiß, was sich dahinter verbirgt. Hinter dem verlorenen Schiff verbirgt sich da ein Zeppelin. Auf diesen lädt Hirokichi Suzuki Kaito Kid ein, um einen wertvollen Juwel zu stehlen. Kaito Kid schlägt natürlich die Einladung nicht aus und möchte diesen Juwel stehlen. Und dies wollen eben Hirokichi Suzuki, die Detective Boys und Ran und Kokoro wollen eben das verhindern. Und am Ende des zweiten Trailers wurde eine intime Szene zwischen Ran und Kaito Kid gezeigt, also es klingt spannend das Ganze. Und ich als Fan der ganzen Conan-Filme schaue mir das natürlich an. Und ja, wie findet ihr so den 14. Film bis jetzt? Ja, ich finde eigentlich auch ziemlich spannend, also nicht im Vergleich natürlich zum 13. Kinofilm, da wurden ja vorher schon ziemlich viele Informationen bekannt gegeben. Ich glaube auch viel mehr Trailer als jetzt. Da waren ja jetzt, glaube ich, zum 14. Film nur 2 Trailer veröffentlicht worden, die auch ziemlich ähnlich sind. Bei Film 13 hatten wir, glaube ich, schon alle Informationen vorab veröffentlicht bekommen. Kaito Kid ist mit dabei. Das finde ich eigentlich ziemlich planbar. War eigentlich ziemlich logisch, dass sie das machen. Nachdem die Organisation ja letztes Mal dabei war, mussten sie natürlich irgendwas in den Film reinpacken, damit das Niveau nicht runtergeht. Die können dann natürlich jetzt nicht einfach nur so einen Film machen. Da wird ja keiner in die Kinos laufen und sich den Film mehr ansehen. Ich glaube aber nicht, dass es zu einem Kuss zwischen Kaito und Ran kommen wird. In den Filmen passiert eigentlich nie irgendetwas Spannendes. Ich glaube auch nicht, dass jetzt in Film 14 eine Änderung passiert. Bisher war, glaube ich, nur in Film 2, glaube ich, war das, wo Nisaburo Shiratori auftauchte und dann danach auch in den Anime der Serie integriert wurde. Das war eine ziemlich beachtliche Neuerung. Das gab es in den späteren Filmen leider nicht mehr. Ich glaube, in einem Film, weiß ich nicht mehr genau welcher, ich habe die ja auch alle nicht gesehen, da entdeckte Kaito Kid die Identität von Shinichi Kudo, dass er Conan Edogawa ist. Das war auch ziemlich spektakulär, würde ich mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass noch einmal irgend so etwas passieren wird. Letztes Mal ist ja auch nichts sonderlich Spannendes passiert in Film 13. Da war ja einfach nur großes Kino und dann am Ende nichts Gutes bei raus. Also ich werde mir den Film auf jeden Fall nicht ansehen. Habe ich bisher auch mal keinem anderen Film gemacht. Also werde ich auch nicht aus der Reihe tanzen jetzt bei diesem Film. Da würde ich mir schon eher Film 13 ansehen oder irgendeinen anderen. Es gab ja auch schon genug Filme vorher, wo Kaito Kid aufgetaucht ist. Da könnte man auch nochmal ins Regal greifen. Ich habe die alle bei mir stehen, muss ich zugeben. Aber nicht angesehen. Ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen, da ich ein Fan der Detective Conan Filme bin und auch Kato Kid drin vorkommt und es sicherlich spannend wird. Und du, Moni? Ja, ich habe erstmal gedacht, verlorenes Schiff im Himmel, schon wieder so ein Piratenscheiß wie bei Film 11, weil ich bin nicht so der Piratenfan. Aber dann habe ich gehört, was die wirkliche Geschichte ist. Und ich muss sagen, ich finde es doch eigentlich ganz spannend. Also ich denke, ich werde es mir angucken, schon aus reinem Interesse. Was sagt ihr denn zu meinen Trailern? Glaubt ihr, da ist irgendwas? Wird da noch irgendwas veröffentlicht werden? Oder sind das jetzt die beiden einzigen Trailer, die da kommen? Ein bisschen mehr veröffentlicht wird, das ist ja nicht. Kann ja sicherlich nicht alles sein, was der jetzt ist. Nee, ich brauche da nicht mehr Informationen. Ich will nicht alles gespoilert bekommen, sondern der Film soll selber noch eine Überraschung verbergen. Hast du Film 13 auch mitbekommen, wo die da die ganzen Trailer veröffentlicht haben und dann gleich die ganzen Handlungen vorweggenommen haben? Oder hast du es nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mir die Filme einfach so angeschaut, ohne Trailer zuvor. Ja, damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema dieses heutigen Podcasts. Das ist der Band 66, der als nächstes in Deutschland erscheinen wird, im April 2010. Damit erscheint er hier in Deutschland als in Japan, wo er bereits veröffentlicht wurde und auch immer noch erhältlich ist. Sehr verständlich. Ja, wir sind, glaube ich, die vierten weltweit, die diesen Band erhalten werden, nach Korea und Taiwan und Japan natürlich selbstverständlich, die anderen Europäer und die USA hinken dann natürlich noch deutlich hinterher, wenn man sich mal das so ansieht. Inhaltlich geht es bei dem Band zuerst um die Auflösung des Falls mit der Roten Wand, um Yui Torada und Kansuke Yamato. Den Fall werden einige von euch sicherlich schon aus Band 65 kennen, die den zu Hause stehen haben, wenn ihr den zu Hause stehen habt und auch gelesen habt. Oder wenn ihr die aktuellen japanischen Anime-Episoden verfolgt, dort nicht natürlich, aber er wurde schon umgesetzt in eine Anime-Version. Danach geht es dann direkt weiter, ein dicker Sprung, zu den Detective Boys, die in einem Lagerhaus ein Rätsel zu lösen versuchen. Dabei wollen sie das vor Conan schaffen. Und es gelingt ihnen letztendlich auch, da sie mit Heiji kooperieren. Ja, im nächsten Fall geht es direkt weiter mit Heiji und Kazuha. Eine Überleitung also praktisch von den Detective. Das Ende des Falls greift er direkt über mit Heiji. Dort geht es dann um den Glücksbringer, den die beiden ja schon seit geraumer Zeit haben. Der wird irgendwie dank Heiji, oder wegen Heiji, nicht dank, wird er verwechselt und gerät in die Hände einer anderen Person. Und dann gilt es, glaube ich, den zurückzuholen. Ich habe den Fall leider nicht gelesen und hab deswegen auch nicht so eine große Ahnung. Kann also sein, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. Macht euch da aber nicht so. Könnt den Band ja dann lesen, dann wisst ihr, ob das stimmt oder nicht. Ja, letztes Kapitel dieses Bandes ist ein Fall mit Sonoko und Gothic-Kleidung oder so. Keine Ahnung, habe ich auch nicht gelesen. Tut mir leid. Der Fall wird im nächsten Band fortgesetzt werden, der dann im Juni 2010 erscheinen wird. Also jetzt, glaube ich, bald irgendwann in Japan erscheinen wird. Also ich werde mir den Band auf jeden Fall kaufen, ist ja klar. Ich habe bisher alle 65 Bände bei mir im Regal stehen. 66. Band habe ich die beiden Fälle, also die beiden letzten Fälle habe ich noch nicht gelesen. Auch ein großer Reiz, mir den Band zu kaufen. Ja, Preis 6 Euro, ist egal. Früher war es aber 5 Euro. Natürlich, weil ich habe alle aktuellen Bänder im Regal stehen, also schon allein aus Zwang deswegen. Und den Fall mit den Detective Boys finde ich auch ziemlich spannend schon jetzt. Also ich werde es auf jeden Fall kaufen und auch durchlesen. Ich musste da jetzt leider widersprechen, weil nämlich ich finde die Detective Boys eher noch das, in Anführungszeichen, Upturnendste an dem Band, weil ich wirklich nicht... Ja, weil ich bin jetzt nicht wirklich der Detective Boys Fan. Vor allem, wenn sie dann wieder cheaten, nur um Conan zu besiegen. Und ansonsten, ja, die Rote Wand ist natürlich spannend, wie es ausgeht, obwohl ich schon gelesen habe und auch die Anime-Folge schon gesehen habe. Und dann geht's ja weiter mit Heiji und Kazuha. Und ich finde es wirklich toll, die beiden. Ja, und deswegen werde ich es mir auch kaufen. Und dann der nächste Fall mit dem Gothic-Look. Ja, ich will jetzt nichts vorspoilern. Auf jeden Fall ist der Fall, finde ich, ziemlich spannend. Und, ja, sie sehen halt so eine Frau in so Gothic-Kleid. Guck mal an. Und deswegen... Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und war auch sehr informativ, hoffe ich mal. Ich hoffe, ihr hört nächstes Mal wieder rein. In der nächsten Ausgabe der Audio News. Ihr könnt uns gerne Sprachnachrichten hinterlassen. Diese an ps@detektivkonne-wiki.com senden. Das ist meine Adresse. Ihr seid also guten Händen, wenn ihr die richtigen Adressaten eintippt. Per Postwiki das leider nicht. Das ist nicht möglich. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Kommentare ins unser Forum schreiben. Wie gesagt, das findet ihr unter detektivkonne-forum.com. Dort haben wir eine eigene Rubrik geöffnet. Da könnt ihr gerne alles reinschreiben, was ihr wollt. Auch negative Kommentare, habe ich ja bereits am Anfang schon gesagt. Anregungen, Kritik und Lob einfach da reinschreiben. Wir werden. Ja, schlechter. Hoffentlich nicht. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.